gut. Was zu trinken hast du? Ich habe was zu trinken. Hier so eine Banane. Oh, die möchte ich gleich wohl essen, aber nach der Sendung. Hier ist mein Eichhörnchen. Eichhörnchen machen Mau. Ich glaube, die machen eher. Wie machen eigentlich Eichhörnchen? Bist du sicher? Okay. Das klingt wie so eine masturbierende Ente. Quack. Quack. Quack. Herzlich willkommen bei der 0. Kinderstunde, dem Retro-Trickfilm-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. An dem Untertitel arbeiten wir noch, oder? Das klingt irgendwie seltsam. Das klang echt nicht gut. Das klang echt nicht so besonders, aber das kriegen wir noch irgendwie hin in Zukunft. Ich bin Steffen und ich bin auch heute wieder nicht alleine, denn bei mir ist der... Tobias! Richtig! Ihr kennt uns vielleicht aus so wunderschönen Sendungen wie Nerd, Nerd, Nerd, dem Discordianischen Comic-Podcast oder... Ja... Herz der Würfels. Herz der Würfels, warst du auch dabei, zwei Folgen, stimmt. Und das ist eben jetzt unser neuer Podcast, die Kinderstunde. Und in diesem Podcast, Tobias, worum geht's in der Kinderstunde grob? Es geht um Kinderserien, die wir damals wahrgenommen haben. Du in deinem Alter, ich in meinem. Und wie wir sie damals gesehen haben und wie wir da jetzt drauf achten. So. Genau, wie wir sie heute beurteilen. Ja, vielleicht muss man erstmal was zum Begriff Kinderstunde sagen. Den kennt jetzt vielleicht nicht unbedingt jemand. Kinderstunde hieß damals bei uns Kinderfernsehen. Kinderstunde war für uns synonym mit Kinderfernsehen, weil, also weit vor meiner Geburt in den 70er Jahren, es gab, glaube ich, 3 Sender oder sowas. Und da liefen also wirklich nur 1 Stunde Kinderserien am Nachmittag. Also genau 60 Minuten wahrscheinlich. Und das war wirklich Kinderstunde. Das wurde natürlich mit der Zeit immer mehr und mit den ganzen Privatsendern natürlich. Und dazwischen kann man den Fernseher mitten in der Nacht einschalten und noch immer noch irgendwo Trickfilme finden. Das ist problemlos möglich. Also selbst als ich klein war und es also schon wirklich 1 Million Sender gab, hieß das immer noch Kinderstunde. Na, Steffen, guckst du wieder Kinderstunde? Na, und ich gedacht habe, warum heißt das Kinderstunde? Ich gucke den ganzen Tag Fernsehen. Genau. Es bleibt allerdings nicht dabei, dass wir hier nur einfach alte Kinderserien oder Trickserien, also ja, ich habe mich schon auf Trickserien spezialisiert, aber auch so ein paar Realserien dabei geplant. Ich weiß nicht, wie du das geplant hast. Hast du hauptsächlich Trickserien so im Kopf oder auch was anderes? Ja, ich habe hauptsächlich Trickserien. Ein paar Realserien mit echten Schauspielern habe ich schon, aber auch nur, weil ich die als Kind so geliebt habe, in meiner Kindheit wirklich. Genau. Und es geht hier wirklich um Kinderserien, also Kinderserien, die wirklich primär für Kinder produziert worden sind. Es gibt halt auch Trickserien für Erwachsene. Mhm. Die würden da ein bisschen rausfallen. So eine Serie wie die Simpsons ist da in so einem Grenzbereich. Das hat mich in der Vorbereitung auch so ein bisschen irritiert, weil ich festgestellt habe, eigentlich ist die Serie Simpsons eben keine originäre Kinderserie, sondern eigentlich eine Familienserie, wenn überhaupt eine Sitcom, und richtet sich eigentlich eher an ein erwachsenes Publikum. Aber Kinder finden es einfach auch toll, weil es so schön bunt ist und so viel explodiert inzwischen auch. Naja, wie soll ich sagen? Das war so für mich auch im Grenzbereich. Aber Sachen, die natürlich komplett rausfallen, sind so Sachen wie South Park oder American Dad, Family Guy. Ja. Und das sind natürlich überhaupt gar keine Trickserien für Kinder. Also das schon mal so vorneweg. Also wirklich Serien, die primär für Kinder produziert worden sind, zur Kinderunterhaltung. Was natürlich auch nicht heißt, dass das Erwachsene nicht auch gut finden können im Umkehrschluss. Aber sondern wirklich Serien, die sich primär eben an Kinder richten. Genau. Aber auch da hört unser Konzept noch nicht auf. Nämlich, wir haben jetzt kein Konzept wie, wir gehen nächsten Monat hin, jeder sucht sich eine Sendung aus und besprechen die dann, sondern wir haben noch so ein kleines, so ein kleines Glückselement da drin, ne? Oh ja. Erklär mal. Die finde ich gut. Wir haben jetzt jeder so ein kleines, cooles Säckchen. Da sind die Jahre 10 Jahre vor unserer Geburt und 10 Jahre nach unserer Geburt. Als Beispiel, ich bin 1994 geboren, das heißt, ich mache von 84 bis 2004. So war der ursprüngliche Plan. So war der ursprüngliche Plan, aber ich habe jetzt hinten ein Jahr abgezogen, und dass wir wirklich auch die kompletten 20 Jahre sind. 30 sogar. 30 Jahre vollkriegen, mache ich bis 2005. Und bei mir fängt es ab 1975 an eben, bis 1995. Und das haben wir eben, diesen Säckchen. Das sind lustigerweise diese kleinen Säckchen vom Lidl, wo man diese hässlichen Sticky! Ja, diese hässlichen Noppenviechis da reinpacken kann, also die ultra hässlich sind. Und die kleben auch nicht wirklich. Diese Säckchen sind das und da sind 22 Papierchen, Kärtchen, ja, wurde auch einfach drin. 22 deswegen, das muss man noch dazu sagen, es sind noch zwei Joker dabei. Aber die erkläre ich dann gleich. Ja. Die Joker erkläre ich gleich. Das heißt, auch am Ende dieser Sendung, am Ende dieser Sendung zum ersten Mal, ziehen wir aus diesem Säckchen eine Jahreszahl und aus diesem Jahr, eben 10 Jahre vor unserer Geburt und 10 Jahre nach unserer Geburt, besprechen wir dann eine TV-Serie, eine Trickserie. Und zwar geht es dabei um das Jahr der deutschen Erstausstrahlung. Weil ansonsten, ich war ja 1975 noch nicht einmal im Leben, ich kann ja 1975 schlecht schon ferngesehen haben, ist ja klar. Ja. Ne, da war ich ja noch nicht mal in Planung. Ne? Und meine Großeltern haben darüber nachgedacht, meinen Vater wieder zurückzugeben. So, und von daher... geht es also wirklich um das Jahr der deutschen Erstausstrahlung, wann ist es zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gelaufen. Es gibt Serien aus der Zeit, die bis heute laufen. Deswegen können das also verschiedene, also Hörer, die dann auch ein entsprechendes Alter haben, also immer noch nachvollziehen, welche Serien wir da besprechen. Außerdem haben wir jeweils zwei Joker da drin. Und diese Joker sind so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein Spannungselement. Ne? Und zwar sollte es so sein, dass wir beide gleichzeitig einen Joker ziehen am Ende der Sendung, würden wir in der nächsten Sendung ein Spezialthema machen. Das heißt, eine Schwerpunktsendung, uns wirklich mit einem Thema komplett auseinandersetzen. Das erste Thema steht schon fest. Das verraten wir an dieser Stelle nicht. Aber ich kann so viel sagen, das war eine Sendung, die war schon mal für Nerd geplant, ist dann aber irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen. Was die zweite Sendung angeht, na, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher. Da wissen wir noch nicht, was wir da machen. Im Zweifelsfall könnt ihr aber auch Vorschläge machen, wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr wie gewohnt am Ende der Sendung. Aber wie gesagt, auch nur, wenn wir beide so einen Joker ziehen. Und das wird natürlich mit voranlaufender Sendungsdauer immer wahrscheinlicher, weil natürlich die Anzahl der Kärtchen immer geringer wird. Das wäre so meines. Hast du noch irgendwelche Sachen zu addieren? Möchtest du nicht noch erklären, wie das läuft, wenn nur du einen Joker ziehst? Jetzt ist vielleicht der Fall so, dass nur ich einen Joker ziehe. Oder ich. Oder Steffen. Oder die Banane. Dann dürfen wir, darf ich mir jetzt für Steffen eine Strafe überlegen, wenn er den Joker zieht. Genau. Und umgekehrt natürlich genauso. Und wenn die Banane einen Joker zieht, essen wir sie auf. Das passiert aber nur einmal. Und ich hoffe bald, weil sie ist schon ein bisschen bräunlich. So läuft das dann. Genau. Und das kann irgendwas sein. Natürlich als Strafe wahrscheinlich irgendwas ganz Furchtbares. Im schlimmsten Fall gefällt es demjenigen dann sogar. Und das wird dann natürlich auch noch in der nächsten Sendung besprochen, ist ja klar. Gut, hast du sonst noch irgendwas hinzuzufügen? Weil ich glaube, das war es so ziemlich, ne? Mhm, das war es soweit. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Dann haben wir natürlich noch ein paar Themen in der Sendung und wollen jetzt nicht einfach so, ohne noch ein bisschen über was geredet zu haben, nach Hause gehen, sondern haben noch folgende Themen. Und zwar wollen wir unsere eigenen Fernsehgewohnheiten so ein bisschen beschreiben natürlich, wollen uns so die Entwicklung des Kinderfernsehens angucken, verschiedene TV-Sender besprechen und gucken dann noch einen lustigen Trickfilm, nämlich von 1990 das TV-Special Comic Stars gegen Drogen. Das hattest du noch nie gesehen, oder? Nee, ich habe das noch nicht gesehen. Anfangen wollen wir aber, wie gesagt, so mit unseren eigenen Fernsehgewohnheiten als Kind und wir hangeln uns so ein bisschen an den TV-Sendern entlang, die es damals so gegeben hat. Man muss dazu sagen, das Kinderfernsehen hat bis, ich glaube, in die späten 80er Jahre noch so ziemlich einzig und allein auf ARD, ZDF und auf dem dritten Programm stattgefunden. Und erst mit dem Aufkommen dieser ganzen Privatsender so in den 80er Jahren liefen dann also auch die ersten Trickfilme und Trickserien eben auch auf Privatsendern, so Sat.1 und RTL und was gab's noch, ProSieben natürlich, das waren so die ersten Privatsender eben. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir als Kinder, also das muss so Anfang, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, ich habe gar nicht so viel ferngesehen als Kind, also nicht, weil ich es nicht durfte, sondern weil es mich auch gar nicht so interessiert hat, witzigerweise. Das hat sich irgendwann erst dazu entwickelt, dass ich also wirklich intensiv ja gesehen habe, auch sehr, sehr viel später erst. Wir wollen uns aber auch so ein bisschen darüber unterhalten, so, weiß ich nicht, auf welche Sender, auf welches Programm wir uns auch so ein bisschen konzentriert haben, was davon also für uns auch interessant gewesen ist, aber im Zeitraum wir ferngesehen haben natürlich. Also ich glaube, ich habe als Kind fast ausschließlich Musikfernsehen gesehen. Also ich habe viel Viva geguckt. Das war damals eben neu und aufregend. MTV lief zwar schon irgendwie, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich großartig jetzt den ganzen Tag Zeichentrickfilme geguckt hätte. Also auch nachmittags unter der Woche durfte ich eigentlich überhaupt nicht Fernsehen gucken bei meinen Eltern. Das irgendwie kein Thema war. Ich glaube, nachmittags saß meine Mutter auch vom Fernsehen, da konnte ich gar nicht Fernsehen gucken. Wir sind als Kinder also noch echt rausgegangen und haben gespielt. Ja, ich auch. Ja, ja. Und wenn überhaupt, dann haben wir mal am Wochenende irgendwo gesessen beim Nachbarsjungen und haben so He-Man geguckt und sowas und Turtles. Aber dass ich als Kind irgendwie so das Kinderfernsehen wirklich intensiv wahrgenommen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Natürlich habe ich bestimmte Serien wahrgenommen, natürlich, weil man dann ja doch mal gelegentlich doch ferngesehen hat. Also ich kann mich sehr, sehr genau auch an das Programm erinnern, damals von einem Sender namens Tele 5. Den gibt es inzwischen wieder. Der ist damals, ich glaube in den frühen 90er Jahren, 91, 92, ist der Sender eingestellt worden und ist dann nahtlos übergegangen in den Kabelkanal, wie es früher noch hieß, und hat das Programm, das Kinderprogramm eigentlich fast eins zu eins übernommen und hat das, glaube ich, noch mit ein paar Animes aufgestockt. Ich glaube, da liefen dann zum ersten Mal irgendwie so Kickers und Mila Superstar und sowas. Lief da alles zum ersten Mal. Und der Kabelkanal kennt man heute vielleicht noch unter dem Namen Kabel 1. Der hieß früher eben zuerst noch eben Kabelkanal, weil das war so der erste, ich glaube, der erste wirklich große kommerzielle Kabelkanal damals noch von der Telekom. Den haben die, glaube ich, damals installiert. Und inzwischen gehört der mit zu ProSieben. Dass ich wirklich intensiv angeguckt habe, Fernsehen, war also wirklich so im Alter von 8, 9, vielleicht 10 Jahren, wo dann eben auch Viva an den Start gegangen ist, dieses Musikfernsehen, was es heute auch nicht mehr gibt. Also zumindest ist es nur noch in sehr abgeschwächter Form. Und das war also wirklich bunt, das war neu, das war laut. Und das hat mich also wahnsinnig fasziniert. Stefan Raab hat damals seine ersten Gehversuche im Fernsehen dort gemacht. War damals ein riesiger Fan von Stefan Raab. Der hat damals so Sachen gemacht wie Vivasion und mal gucken. Und das war einfach unfassbar lustig und anarchisch. Und ich habe mich echt, das kam mehrfach die Woche und ich habe mich echt weggeschmissen. Das war im Prinzip so der Vorläufer von TV Total, was man heute kennt. Und aber ganz klein. Und dann hat er immer auf so ein Keyboard rumgehauen und irgendwelche lustigen Sounds eingespielt. Und das war so der Vorläufer der Nippel, den man heute noch so kennt. Das waren so die ersten Gehversuche. Hat sich dann irgendwelche Prominenten eingeladen. Hat mit seiner Ukulele gespielt, was er auch noch immer macht. So ein bisschen. Und das war also für mich so das Nonplusultra an Fernsehunterhaltung. Und dass ich wirklich intensiv angefangen bin, auch wahrscheinlich wirklich so lange, bis ich riesige Augen bekommen habe, TV-Sender zu gucken, war also wirklich Nickelodeon in den 90er Jahren. Also jetzt nicht das Nickelodeon, was man jetzt aktuell kennt, das gibt's natürlich wieder, aber 1995 ist eben Nickelodeon in Deutschland gestartet. Da habe ich also, ich kann mich noch bewusst an die Zeit erinnern, das war so ein 2-Wochen-Rhythmus, oder so ein 2-Wochen-Zeitraum, wo eben immer wieder diese Ankündigung kam, bald startet hier Nickelodeon. Und dann kam, glaube ich, immer eine Folge Rockos modernes Leben, kam immer und immer wieder. Und das war die Folge, wo Heffer und Rocco auf den Jahrmarkt gehen. In der Achterbahn fahren durchs Weltraum und durch den Weltraum und alles Mögliche. Und total abstrus und brutal und krank und crazy. Und die Folge habe ich damals, ich glaube, jeden Tag 3-mal gesehen. Und das war einfach eine neue Art von Fernsehen. Das war so amerikanisches Fernsehen zum ersten Mal im deutschen, also groß angelegt im deutschen Programm eben, und das war anders als das Fernsehen vorher. Und ab 1995 lief Nickelodeon dann, ich glaube, für knapp 3 Jahre dann eben auch täglich mit vollem Programm und vielen verschiedenen Serien. Also da kommen wir dann im Zweifelsfall. Hast du auch Nickelodeon-Serien im Programm aus der Zeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube davon nicht. Dann kann ich ja ein bisschen darauf eingehen. Da liefen dann halt auch so anarchische Sachen wie Ren and Stimpy. Rugrats lief da zum ersten Mal. Das habe ich auch gesehen. Die liefen aber dann später auch auf. Was ist das hier? Schon wieder Krieg? Ja. die liefen dann später aber auch mal auf Sat.1 oder auf Pro7. Ungefähr zeitgleich startete ein Sender, den es bis heute gibt, nämlich Super RTL. Super RTL ist ein Sender aus der RTL-Gruppe, gehörte damals, ob es aktuell noch so ist, weiß ich nicht, aber zur Hälfte zu Disney. Was vor allem dazu geführt hat, dass die abends eben ein ausgedientes Disney-Programm hatten. Was, glaube ich, auch bis heute noch so ist. Also viele Disney-Serien laufen da eben so irgendwie ab 18 Uhr oder sowas, ne? Mhm. Würde so die Zeit sein, ne? Also Super RTL wirst du gesehen haben, den gibt's ja natürlich. Auf jeden Fall. Den gibt's ja dann. Bei Super RTL habe ich hauptsächlich dann später Togo und Togolino gesehen. Oh Gott. Ja, das hieß dann nur, so hieß das Kinderfernsehen dann morgens. Ja. Lesen sowas wie die Higli-Stadthelden. Da darfst du nicht stolz drauf sein, sowas geguckt zu haben. Nee, aber ja, lief dann auch Blues Clues? Auch nicht. Ja, ich bin auch nicht stolz drauf, aber ich hab's halt gesehen. Irgendwann in den späten 90er Jahren, eben 1997, startete der Kinderkanal. Kika habe ich gesehen, aber ich kann mich nicht viel daran erinnern, was ich da gesehen habe. Also was bei Kika ganz besonders war, war halt eben der Werbespruch, den die hatten. Nämlich das war, ich glaube, werbefrei, gewaltfrei, frei ab 3. Das war so deren Claim. Und das war insofern interessant, weil der auch Tom und Jerry lief. Ja, das war natürlich ein bisschen seltsam. Und ich kann mich daran erinnern, dass damals dann der Juri Tetzlaff, einer von den Moderatoren, die auch bis heute da arbeiten, der muss fast 50 sein und sieht immer noch aus wie 12, wurde dann eben im Radio interviewt zum Start des Kinderkanals und wurde auch eben darauf angesprochen, dass dort eben auch Tom und Jerry laufen würde. Und er sagte damals dazu dann eben, ja, die wären da in so einer Grauzone. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich finde Tom und Jerry wenig Grauzone, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist so ein typisches Beispiel für eine Serie, die eigentlich nicht für Kinder gedacht gewesen ist, sondern wirklich Erwachsenenunterhaltung. Die sind nämlich ähnlich wie die Mickey Mouse und Bugs Bunny Cartoons damals im Kino gelaufen und also immer vor dem Hauptfilm. Und das war, wie gesagt, nicht für Kinder gedacht. Ist dann irgendwann zu einer Kinderserie gemacht worden. 1998 ist ein Sender an den Start gegangen, den man heute auch noch kennt, den hast du da nicht stehen, weil du den nicht kennst. Nämlich NBC Giga. Also Giga gibt es heute noch tatsächlich. Das ist ein YouTube-Channel geworden. Früher war das ein richtiger Fernsehsender. Die haben gesendet von, ich glaube, 15 bis 0 Uhr, so ziemlich durch. Und das war wirklich Kinderprogramm oder Programm für Jugendliche, eben mit dem Aufkommen des Internets. Da haben sich also die Jugendliche, also junge Leute für junge Leute Fernsehen gemacht. Und dann konnte man durch das Internet über eine Webpage aktiv an dieser Sendung teilnehmen. Ich selber habe die Sendung erst ungefähr ab den 2000er Jahren wahrgenommen. Da lief das Ganze schon. Und abends lief da eben Giga Games. Und das war so der, naja, der, wenn man ein bisschen kompromissbereit ist, ein bisschen ein Auge zudrückt, so der kreative Vorläufer von Game One. Weil viele Leute von Giga eben hingegangen sind und dann Game One gestartet haben. Und vor allem viele Moderatoren später dann auch dort zu sehen waren, viele Redakteure da gearbeitet haben. Und also die Wurzeln von Game One findet man also wirklich in Giga Games. Und das habe ich wirklich wahnsinnig viel geguckt. Also da war ich schon so 15, 16, 17 irgendwann und habe viel meiner Zeit eben mit Giga verbracht. Das ist nachmittags um 15 Uhr eingeschaltet worden und dann teilweise nur unterbrochen worden durch irgendwie ein paar Animes oder sowas, die bei RTL 2 liefen. Und genau. Wie sieht das bei dir aus mit Animes und RTL 2? Ja, also, wo das dann für mich anfing, war RTL 2 so der Sender, der, wenn Fernseher anging, lief RTL 2, wenn Fernseher ausging, lief immer noch RTL 2. Was? Ich hatte damals meinen kompletten Rhythmus, den habe ich immer noch im Kopf, das war dann, erst lief Dragon Ball, dann kam irgendwas, was ich nicht gucken wollte, dann kam Pokémon, dann kam Digimon. Digimon kam immer relativ spät am Tag, so 4 Uhr erst, ne? Ja. Und ich habe es geliebt, dann irgendwann lief dann noch Yu-Gi-Oh! Also ich hab. Boah, und dann kam irgendwann Pokito TV. Mhm. Das habe ich dann auch gerne geguckt. Ich habe mich immer gefreut, wenn Yu-Gi-Oh! Lief, weil Yu-Gi-Oh! War irgendwie so das Ding für mich. Da war ich in der Grundschule alle mit Yu-Gi-Oh! Karten. Ich habe dann zu Papa gesagt, ja, ich möchte jetzt gerne Yu-Gi-Oh! Karten haben, weil alle haben die. Und dann wollte er eigentlich das mit mir zusammen kaufen gehen, hat aber irgendwas Falsches gekauft. Hatte ich immer noch keine. Was hat er denn gekauft? Ich wollte das Yugi-Deck und er hat mir das Joey-Deck geholt oder sowas, keine Ahnung. Das war halt das Dümmere. Wir haben damals gedacht, dass das komplette Deck, was Yugi in dieser Serie ja drin ist. Ich weiß, dass du dir bewusst bist, dass die Serienregeln auf die Realität des Spiels nicht übertragbar sind, ne? Die machen da ja Kartenkombinationen, die gar nicht existieren. Also im Spiel selber. So viel zum Thema Fernsehen und Realität. Ja. Genau, RTL 2 war eben auch für mich eine Offenbarung, also wie du es eben beschrieben hast. Irgendwann Ende der 90er Jahre ging diese Anime-Welle in Deutschland los, so mit Dragon Ball und Pokémon eben auch, also dann eben auch so die Veröffentlichung dieser Spiele. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Nachmittag nach Hause gekommen bin. Das war auch wirklich, also ich hatte meinen eigenen Fernseher ungefähr seitdem ich 13, 14 war, hätte also wirklich selbstständig entscheiden können, was ich gucke oder was nicht. Und ich habe auch da nachmittags nicht so viel ferngesehen. Also ich habe damals auf meinem Gameboy an meinem Computer gesessen, habe Gameboy gespielt. Haben mich mit einem Kumpel draußen getroffen. Wir haben damals auch viel draußen Gameboy gespielt, weil dafür war das Scheißteil halt einfach da. Dann haben wir uns draußen auf dem Spielplatz gesetzt und da Gameboy gespielt. Und eines Tages kam ich halt nach Hause und meine Brüder saßen vorm Fernseher und haben Pokémon geguckt. Und ich wusste überhaupt nicht, was das war. Keine Ahnung. Und da hüpften dann irgendwelche von diesen Viechern, liefen dann über den Bildschirm. Und meine Brüder haben das geguckt. Und meine Brüder, muss man dazu sagen, sind 5 und 6 Jahre jünger als ich. Ich war irgendwie fasziniert von dieser Serie, weil ich kannte Animes, ich wusste, was das sind. Also eben Trickfilme aus Japan, so das kannte ich schon. Und so diese ganze Stil war mir bekannt. Aber dass Animes auch wirklich als das gelaufen sind, was sie waren, nämlich als japanische Trickfilme, das war halt so nicht, weil Heidi und Biene Maya haben wir als was sehr Deutsches erfahren. Ne? Das war so bei uns in unserer Kindheit, waren das einfach deutsche Serien, weil die auch tatsächlich in Koproduktion mit deutschen Fernsehsendern entstanden sind. Aber die sind eben von Japanern in Japan produziert worden. Aber wie gesagt, Ende der 90er Jahre ging so eine richtige Anime- und Manga-Welle los und ich war da mittendrin. Hab wie ein bescheuerter Mangas und Animes konsumiert und ich glaube, ich habe mein komplettes Taschengeld hier in Rheine im Comic-Panel gelassen zu der Zeit schon. Und das war eben so der Verdienst von RTL 2 und das lief auch noch irgendwie bis Mitte der 2000er Jahre war das noch so intensiv, ne? Also auch mit Kinofilmen, Pokémon im Kino und Dragon Ball im Kino. Ja, also das mit dem Kino habe ich nicht so mitbekommen. Ja. Ich war 2000 wie alt weiter, 6 Jahre alt. Ja, ich weiß, wo ich im Jahr 2000 war, am 21.12. Da war ich nämlich im Kino. Das Ticket vom 2. Pokémon-Film habe ich nämlich noch. Ich weiß nicht, warum ich es aufgehoben habe. Wahrscheinlich so als Erinnerung. An eine schönere Zeit. Jetzt diese ganz neuen, das ist glaube ich jetzt schon der 14. rausgekommen. Die werden der 12. oder irgendwas. Ja, die werden von Mal zu Mal irgendwie schlechter, habe ich das Gefühl. Das war damals schon so, ja. Gut, hast du noch irgendwas zu diesem Anime-Gedöns zu sagen? Anime? Nee, zu Anime habe ich jetzt gerade nichts mehr zu sagen. Gut. Dann habe ich hier nämlich noch stehen, und ich glaube, jetzt kannst du viel reden, weil du dich da besonders drauf vorbereitet hast, nämlich irgendwie den Disney Channel. Der Disney Channel kam am 18. April 1983 in Amerika raus. Da war die Erstausstrahlung. Die Erstausstrahlung in Deutschland fand dann am 16. Oktober 1999 statt. Ich habe schon sehr früh Disney Channel wahrgenommen, also für mich in meinem Alter. Woher kam das? Ich denke mal durch meine Cousine und meine Mutter, die haben auch sehr viel diese ganzen Sachen geguckt. Aber das war damals noch Pay-TV, ne? Damals war es noch Pay-TV. Ja. Wir hatten von Anfang an Pay-TV, seit das anfing, weil mein Vater Fußballfan, musste halt immer Fußball gucken, damals auch immer im Stadion. Das konnte man sich irgendwann natürlich nicht finanzieren, weil man jedes Wochenende dann los wollte. Natürlich. Man hatte ja auch noch einen Job. Jetzt muss man gerade lachen. Egal, und mein Vater hatte von Anfang an Premiere, dann kam Arena und jetzt kam halt Sky. Genau. Seit ein paar Jahren schon. Und wir hatten das halt durch die Bank. Und dadurch konnte ich halt auch viel diese Pay-TV-Sender gucken. Ich habe dann Disney Channel geguckt. Da liefen dann viel Mickey Mouse Cartoons, die ich gerne gesehen habe. Oder Donald Duck, Goofy. Ich habe auch Sci-Fi dann früher gerne geguckt. Da liefen dann auch diese ganzen alten Marvel-Trickserien. Mhm. So wie der Hulk, Iron Man, Spider-Man und seine atemberaubenden Freunde oder sowas. Spider-Man and his Amazing Friends. Ja, Amazing Friends. Genau. Atemberaubend. Mit Iceman. Ja. Disney Channel war halt die deutsche Erstausstrahlung 1999. Die haben auch sehr viele Schwester-Sender. Unter anderem Toon Disney, da liefen dann die ganzen Cartoons. Dann Junior, das war dann für die ganz Kleinen, das habe ich auch viel geguckt. Da lief dann auch sowas wie Biene Maya und Co. Mhm. Dann gab es Playhouse Disney, was ich sehr gerne gesehen habe. Das wurde dann auch moderiert. Playhouse Disney, war das nicht auch das mit Mickey Mouse und seinem Wunderhaus? Nein, das lief erst später auf Disney XD. Dazu komme ich aber noch. Okay. Playhouse Disney wurde halt, ich weiß gar nicht, wie das Schauspiel ist. Das war mir damals auch völlig egal. Das hättest du rausschreiben können. So dann moderiert und dann waren die halt in so einem riesigen Haus. Und dann kam dann immer wieder so, jetzt gucken wir mal, was Mickey gerade macht. Und lief dann ein Mickey-Maus-Cartoon gerade. Ja, aber darf ich mal eben dazwischen? Ja, klar. Das klingt für mich so ein bisschen der Disney-Club. Also bei uns gab es in den 90ern damals auf der ARD, samstags um, ich glaube, 3:30 kam immer der Disney-Club. Und das war also so das deutsche Pendant vom Mickey-Maus-Club aus Amerika. Und dann ist immer eine Folge Darkwing Duck oder Chip und Chap oder Captain Baloo und seine tollkühne Crew und weiß der Geier was, ne, da gelaufen. Und dann noch immer so eine halbe Stunde irgendeine Realserie oder ein Teil von einem Film, was ich damals irgendwie nicht verstanden habe, weil den Kram habe ich immer nicht geguckt. Aber das, was du gerade beschreibst, klingt so ein bisschen wie so eine Kindervariante vom Disney Club. Das war auch moderiert mit so Spielen und ja. Ne, und das war so, da sind halt so Leute dabei gewesen wie wie Stefan Pinnow, der ist inzwischen, ich glaube, beim WDR-Moderator, oder Antje Pieper, die ist inzwischen Auslandskorrespondentin beim ZDF, und Ralf Richter, der war mal Schauspieler, jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Oh Gott, Ralf Richter. Ja. Der hat man damals viel bei Pastewka gesehen. War das nicht Ralf König? Oh. Also dieser alte Typ, oder? Ja. Ja, nee, das, der hieß, glaube ich, anders. Aber nicht Ralf König. Der ist noch ganz anders. Oder vielleicht meine ich auch ganz anders. Ich meine, er heißt Ralf Richter. Das war doch vielleicht meine ich auch... Ich meine Ralf Bauer. So, haben wir das also auch geklärt. Du meinst Ralf Richter, du warst richtig. So, ich meinte Ralf Bauer, Entschuldigung. Ich war jetzt komplett durcheinander. Der war mal irgendwann Schauspieler, hat nochmal irgendwie dieses... der hat so eine Serie gemacht mit Surfen, so yay. Aber in Deutschland. Oh. Genau. Du kannst sowieso im Internet surfen. Man kann an der Nordsee und an der Ostsee schon gut surfen. Und da, ich glaube, die Sendung hat bei Rügen gespielt. Wie ist die Serie? Es ist doch egal. Ja, eben. So, und das war eben der Disney Club. Und als dann irgendwann Super RTL kam in der Mitte der 90er Jahre, hat eben die ARD diese Disney-Lizenz verloren. Und danach ist der Tigerhelden-Club angefangen. Oh, ja. Das ist natürlich. Das ist kein guter Ersatz. Das ist ärgerlich. Das ist eine schlimme Sache. Gibt es auch bis heute, Tigerhelden-Club gibt es heute? Ja, das sehe ich heute noch und denke mir, okay, ich schalte weiter. Ja, genau. Das haben wir damals auch gedacht und haben angefangen, RTL zu gucken und da lief dann auch Disney Club. Aber der RTL-Disney Club war scheiße. Das weiß ich nicht genau. Dann gab es noch den Sender Disney Cinematic. Der war besonders super, weil da liefen dann die ganzen Filme. Auch die Animationsfilme? Vor allem die. Und ich habe da jetzt, neulich komme ich mal so im Auge, was läuft da so? Und erst laufen da die ganzen Disney-Produktionen so. Was als Beispiel jetzt? Hannah Montana, der Film. Aber es lief auch diese ganze alten Märchen. Cinderella lief da, Schneewittchen. Der Film. Ja, der, so. Märchen, der Märchenfilm schon. Aber diese alten aus den 40er, 50er, 60er Jahren. Ja, okay. Pixar-Filme liefen da. Mhm. Da guck ich öfter und denke mir, Toy Story, den möchte ich sehen. Nicht schon wieder. Doch. Ja? Toy Story war super. Ich fand immer die Kartoffel mit dem Schnauzbart lustig. Nennst du mich? Und jetzt der neueste, der kam jetzt erst 2009, kam er erst nach Deutschland, okay. Disney XD. Den gibt's aber auch schon länger in Amerika, wie ich meine, ne? Nein, seit Anfang des Jahres 2009. Da liefen dann Dinge wie Coop und Coop gegen Cat, das haben die übernommen von Jetix dann. Oh, Coop und Cat war furchtbar. Da habe ich immer eine Folge dann im Free-TV geguckt. Oh, super, etwas, glaube ich. Oh, heftig. Ja. Und dann Aaron Stone. Wo ich das geguckt habe, anfangs dachte ich mir, okay, das ist ein Typ wie ich. Spielt ja Videospiele, auch so online, cool leveln. So ein Charakter muss halt Missionen mit deinen Freunden unterwegs. Ähnlich wie World of Warcraft, dass du dann solche Dinger durchziehen musst, solche Missionen. Ja. So. Er war dann aber die Figur aus seinem Spiel, aus dem Spiel war er selber und musste dann so als Geheimagent, aka Sam Fisher, Sachen da erledigen. Das war irgendwie nicht so cool. Erinnert mich an Captain N, The Game Master. Das war eine TV-Serie von Nintendo. Da ist dann auch so ein Junge in sein Nintendo Entertainment System reingesaugt worden und hat dann ein Abenteuer erlebt im Nintendo Wunderland. Das erinnert mich so ein bisschen an diese eine Folge von Cosmo und Wanda, wo er sein eigenes Spiel entwickelt und dann müssen die ja durchkommen. Ja, das ist dem nicht unähnlich, abgesehen davon, dass der Typ halt in jeder Folge mal bei Donkey Kong, dann bei Mario, dann das bei... Das ist ja richtig cool. Ja, dann tut ihm mal selber einen Gefallen und gibt das mal bei YouTube ein. Das ist nicht cool. Das klingt zumindest cool. Damals als Kinder haben wir das gerne gesehen. Ich habe den Fehler gemacht und mir diese Illusion selber genommen. Okay. Und davon handelt ja dieser Podcast auch ein bisschen, sich diese Illusion auch ein bisschen zu nehmen. Ich habe wirklich vor einer ganzen Zeit diesen Fehler mal gemacht mit Captain N, The Game Master. Nein. Was ich an Disney XD tatsächlich richtig cool finde, ist, seit Marvel zu Disney gehört, laufen da Sendungen wie die Avengers oder Hulk und das Team Smash. Agent of Smash. Der ultimative Spider-Man. Bist du nicht so ganz ein Fan von, das weiß ich ja. Das hat man auch bei uns in Nerdland schon öfter mal gehört, dass es nicht so ganz meine Lieblingsserie ist. Und eine Serie, die wir gerne geguckt haben. Willkommen in den Gravity Falls. Gravity Falls ist großartig. Wurde auch übernommen von Disney Channel, genau. So im Juni 2012. Gibt's auch erst so anderthalb Staffeln von. Da sind die noch gar nicht so weit. Läuft auch Phineas und Ferb wahrscheinlich schon, oder? Wo läuft denn das? Phineas und Ferb läuft im Disney Channel. Weil in Amerika laufen beide Serien, also Gravity Falls und eben auch Phineas und Ferb, beide auf Disney XD. Ja. Also wundert mich das gerade ein bisschen. Ich finde, Disney XD ist so ein bisschen dieser Ende der Grundschule, so in dem Alter, so, ich denke, es so 8, 9, 10, das ist genau die Zielgruppe für dieses Disney XD. Okay. Das, den Vergleich habe ich so ein bisschen dann später dann, Jetix war so, Fox Kids, die hatten halt so diese, wirklich diese coolen Jugendsender, also nicht so Kinder, Jugendsender so. Naja, das war tatsächlich mein Eindruck, dass da nicht dieses Kleinkind lief, was dann samstags abends auf Nickelodeon läuft, Dora. Red. Was hast du gegen Dora? Wo ist der Affe? Wo ist der Affe? Hinter den und meine Schlampe! Wir sind ein Podcast, du darfst nicht Schlampe sagen. Oh doch. Ich darf uns auch Schlampe sagen, wie ich möchte. Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe, Schlampe. Schlampe! Gut. Das haben wir dann auch gemacht jetzt. Weil das, was ich dann nicht gerne gesehen habe, war halt dieses, was noch Junior lief dann. Also so in dem Alter, wo ich dann wirklich dann so Jetix, ja, aber Dora war ja Nickelodeon, glaube ich, ne? Ja, genau. Auch Junior liefen dann auch diese, wirklich diese kleinen. Das war alles durcheinander so ein bisschen auch, ne? Ja, das lief auch Pokémon, glaube ich. Eine ganze Zeit lang lief da. Also entweder auf Jetix oder auf Junior lief immer noch mal Pokémon. Jetix. Jetix ist das, was jetzt Disney XD ist, so gesehen. Okay. Und auf Disney XD läuft ja auch Pokémon. Aber ich meine Junior oder Jetix ist heute Fox Kids. Fox Kids gibt's nicht mehr. Gab's aber. Fox, das war als erstes Fox Kids, ja. Dann ist das weggefallen, dann gab's Jetix und aus Jetix wurde jetzt Disney XD. Das ist mir zu kompliziert. Dann haben wir das Disney-Thema abgehandelt, oder? Also ich meine, heute gibt's den Disney Channel ganz normal im Free TV. Ja. Auf dem Kabelkanal, genau. Seitdem läuft nicht mehr das vierte. Das hab ich noch aufgeschrieben. Disney hat nämlich das vierte gekauft einfach. Und hat dann auf dem Sendeplatz den Disney Channel eröffnet. Das ist noch das, was ich noch mitgekriegt habe. Und da laufen halt eben auch die ganzen alten Disney-Filme auch. Dann haben die immer so die Double-Features mal. Also ich glaube, da kommt einmal pro Woche ein Pixar-Film und einmal pro Woche ein klassischer Disney-Film. Das kriegen die relativ gut hin. Manchmal machen die Sonderwochen, dann läuft den ganzen Tag nichts anderes. Und ab 0 Uhr von 0 bis 6 lief dann immer Disney's Lange Nächte. Bin immer wach in den Wochen in Disney's Lange Nächte. Hoffentlich was Cooles. Und dann kam die große Pause. Und das fand ich dann auch richtig cool. 6 Stunden Disney's große Pause, ey. Dann ist die Serie doch zu Ende. Und das Coole war, da lief dann, ich glaube, jedes Mal, wenn eine Stunde vergangen ist, lief dann ein Mickey Mouse, Donald Duck oder Goofy. Ich bin ein großer Fan von diesen klassischen Short Subject, nennt man die, diese Kurzfilme. Habe ich also auch wirklich DVD-weise hier oben im Regal stehen. Also ich habe Goofy komplett, ich habe Mickey Mouse in Schwarz-Weiß komplett. Ich habe, glaube ich, über 80 einzelne Donald Duck-Cartoons aus über 50 Jahren. Ich habe die Silly Symphonies, habe ich. Was habe ich denn da noch so alles? Pluto habe ich, glaube ich, nicht. Aber, oder habe ich Pluto auch? Ich gehe mal gucken. Lalalala. Ja. Tu nicht so, als wäre der Weg so weit. Ist er doch. Und ich habe noch Oswald the Lucky Rabbit, Mickey Mouse, Goofy, Lustige Welt der Melodien, das sind die Silly Symphonies und eben Donald Duck im Wandel der Zeit 1 bis 3 in dem dicken Steelbook. Ich bin großer Disney-Fan, was das angeht. Habe auch irgendwie 3 Volumes DuckTales hier oben stehen und auch so anderen Kram. Naja, wie gesagt, und also Disney habe ich dann einfach nur noch auf Super RTL wahrgenommen, dann irgendwann auf RTL. Dann gab es auf Kabel 1 irgendwann diese Disney-Time, sonntags morgens, glaube ich. Oh ja, auch mit Timon und Pumba. Aber Timon und Pumba fand ich auch immer so schlimm. Nee, das war auch so super. Nee. Ja, mein Spaß dran. Aber ich erinnere mich, dieses Disney's Lange Nächte, was dann von 0 bis 6 lief, ich habe das dann auch viel geguckt, wenn ich dann krank war. Ich hatte dann einmal eine richtig starke Mittelohrentzündung, so richtig dreckig hatte ich das. Und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt irgendwas Sanftes. Dann lief da 6 Stunden lang Hannah Montana und ich konnte nicht schlafen, wusste nicht, was ich gucken soll. Weil wenn man dann so jung ist, so 12, ne, dann möchte man nicht die Werbung bei ProSieben gucken. Da sieht man Dinge, wo man sagt, das haben meine Eltern nicht, da bin ich mir sicher. Das machen meine Eltern auch nicht. Und sowas ruft mein Vater mit Sicherheit auch nicht an. Und dann guckst du bei Hannah Montana. Nein. Schon. Aber nicht lange. Ich hatte Hannah Montana, wenn die, ne, kann man sich nicht viel am Kopf haben. Aber wenn man eine Mittelohrentzündung hat, tut das noch mehr weh. Ich erinnere mich immer noch mit dem Lachen dran. Weil eigentlich stand da, dass es Disney, wie ich sag nochmal, Hotel Second Cody sollte laufen. Und ich so, das wird cool. Der 6 Stunden Second Cody könnte ich mir auch noch gerade vorstellen. Yay! So, können wir zum nächsten Thema gehen, weil das wird gerade sehr Disney-lastig. Dann habe ich hier noch einen Sender stehen, ich weiß nicht, ob du den wahrgenommen hast, der hieß Animax. Den gab es auch nur im digitalen Kabelfernsehen. Der hat ausschließlich Animes gezeigt. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Das ist ein japanischer TV-Sender von Sony. Ob es den aktuell noch gibt, weiß ich nicht. Der ist mir bei einer Recherche zu der Sendung untergekommen. Den habe ich auch 1-2 Tage mal geguckt. Bei Leuten, die digitales Fernsehen eben zu Hause hatten. Genau, und dann habe ich hier noch einen Sender stehen, der für mich ganz maßgeblich war, nämlich Cartoon Network. Den gab es in den 90ern tatsächlich über Satellit frei empfangbar aus Großbritannien. Das heißt, der 13-jährige Steffen hat am Satellitenfernsehen gesessen und englisches Cartoon Network geguckt und habe das damals zum Teil schon verstanden. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat also Sachen geguckt wie Pinky und der Brain, Freakazoid, Dragon Ball lief da schon sehr früh. Und dann haben wir uns gewundert, warum hat Son Goku da so komische Haare? Genau. Sieht der in Großbritannien anders aus? Nee, aber da lief schon Dragon Ball Z. Oh! Naja, da hat Dragon Ball Z schon geguckt, obwohl das in Deutschland noch gar nicht lief. Und dann habe ich hier noch Boomerang stehen, das ist ähnlich wie Cartoon Network, aber bei Boomerang laufen, also bei Cartoon Network laufen die modernen Warner Brothers Cartoons und Hanna-Barbera Cartoons. Bei Boomerang laufen dann so Sachen wie Fred Feuerstein, Bugs Bunny, genau, Jetsons und so ein Kram. Und bei Cartoon Network dann so Powerpuff Girls und Powerpuff Girls. Codename KID oder so. KND, ne? Genau, Kids Next Door. Und Powerpuff Girls natürlich. Und Powerpuff Girls, ja, und weiß ich nicht, auch noch Sachen wie Cow and Chicken, I Am Weasel haben wir da geguckt. Und wo lief eigentlich die Tex Avery Show? War das nicht auch da? Tex Avery Show war bei Super RTL. Oh. Das war aber auch irgendwie Anfang der 2000er oder noch Ende der 90er. Das basiert ja grob auf den alten Tom und Jerry und Warner Brothers Cartoons. Also Tex Avery wäre vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema. Weil wir haben, glaube ich, mal nachts einen Tex Avery Cartoon gesehen, wenn du dich erinnerst. Mhm. Als nachts mal bei Boomerang lief das mal. Die sind sehr anzüglich und auch ein bisschen brutaler als so Tom und Jerry Cartoons. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, dass Trickfilme damals eben nicht ausschließlich für Kinder oder vielleicht sogar gar nicht für Kinder produziert worden sind. Genau. Also in der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mich insgesamt auch nochmal wirklich so an Sendungen erinnert, die ja so lange aus meinem Kopf verschwunden waren. So rückblickend betrachtet, also aus 20 Jahren Kinderfernsehen, die ich also wirklich vergleichsweise betrachten kann, so von 1990 bis 2010, weil ich habe 2009 aufgehört fernzusehen. Das muss ich vielleicht mal dazu sagen. Also ich gucke wirklich nur noch Fernsehen, wenn ich bei dir bin, Tobi. Oder wenn irgendwo wirklich mal ein Fernseher läuft. Aber du kannst zwischendurch auch mal Ja sagen. Das wäre vielleicht ganz angenehm. Ist okay. Ja. Genau. Das Fernsehen war in den 90ern ein anderes, als es das heute ist. Also heute besteht Kinderfernsehen hauptsächlich aus einer sinnlosen Aneinanderreihung von Explosionen. Das ist tatsächlich so. Und Bob der Baumeister. Der Baumeister, obwohl da der Trend auch zu Explosionen hingeht. Ja, der räumt danach wieder auf. Ja, ja. Stimmt auch wieder. Das habe ich so gar nicht gesehen. Das ist gut. Und damals war Fernsehen ruhiger und ich habe auch auf DVDs und auf YouTube und anderen Quellen habe ich halt versucht, auch mal alte Serien nachzuholen. Also ich habe eine große Sammlung an Kinder-DVDs, die man da oben sehen kann. Und das würde ich aufpassen, wie du das im Internet formulierst. Eine Sammlung an DVDs. Entschuldigung, DVDs mit Kinderserien. Entschuldige bitte, gut, dass du darauf hingewiesen hast. Das wäre die politisch korrekte Formulierung. Und es gibt inzwischen, das habe ich mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht, wo das gelaufen ist, ich glaube bei Super RTL, gibt es eine Serie von so Tieren, die im Unterhemd durch die Gegend laufen. Also nackte Tiere in der Unterwäsche. Und das ist eine Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist irgend so eine. Die sind in so einem Feriencamp. Camp Laszlo. Nein. Da sind die auch manchmal in der Unterhose, aber das hat andere Gründe. Weil die meisten auch nur diese komisches Pfaff. Nein, das ist so ein. Und da explodiert auch immer alles und ich weiß nicht, also das kann man kennen. Das lief eine ganze Zeit bei Super RTL, meine ich. Also wirklich eine Serie, wo so Cartoon-Tiere immer entweder halb nackt oder halt eben unterhalb durch die Gegend laufen. Kennst du, Brandy und Mr. Whiskers, das ist dieser Hund, dieses, so, ähnlich wie Britney Spears ist die, diese Rolle, ist ein Hündin, läuft aber auf zwei Beinen, hat Pumps an, und der Hase ist so verrückt, der Hase heißt Mr. Whiskers. Und der will die immer rumkriegen, oder was, ne? Ich hab die mal gesehen, ja. Die leben zusammen, das sind irgendwie so beste Freunde, aber sie ist so hochnäsig, und er ist so, alles cool. Da habe ich mal eine Folge von gesehen, sagt mir beide. Ich fand das auch nicht nur für Kinder, da wurde ab und zu das Fell komplett abgerissen. Oh Gott, das werden wir dann bei den Nickelodeon-Serien dann vielleicht im Anschluss nochmal sehen. Da war das Standard. Da flogen auch mal die Körperteile durch die Gegend. Das war ich als Kind nicht anders gewohnt. Aber mit dem Eintreffen der amerikanischen Serien, so Mitte der 90er Jahre, wurde das Kinderfernsehen extrem brutal. Also gerade Nickelodeon hat da also wirklich eine Brutalität und eine Absurdität reingebracht, die schon fast nicht mehr auszuhalten war. Und als Kind habe ich das gefeiert. Also es gibt bei Rockos modernes Leben gibt's einen Charakter, der heißt Riesen-Riesen-Big-Man. Das ist der Superheld aus dem Universum. Der heißt Riesen-Riesen-Big-Man. Und er gibt also in einer Folge im Comic-Shop Autogramme und dann halten die ihm alle so die Comic-Hefte dahin und er reißt ihnen einfach die Arme sofort mit ab. Und das war aber normal. Da hast du dir als Kind überhaupt keine Gedanken gemacht. Da kam da auch so zwei Tropfen Blut raus. Ja, dann war das halt so. Da ist dem Charakter einfach der Arm ausgerissen worden. Das fand man irgendwie witzig. Oder die Charaktere sind geschmolzen worden und überfahren worden. Die waren also buchstäblich Matsch. Und viel, viel schlimmer als bei Tom und Jerry oder bei den Animaniacs oder sowas. Einfach viel extremer, aber wirklich wesentlich ekliger. Und Ren und Stimpy war wirklich so ziemlich das Absurdeste und Krankeste, was du im Fernsehen kriegen konntest. Wahrscheinlich bis heute. Und das war eben auch eine Serie, die war eigentlich gar nicht für Kinder geeignet, wurde aber nachmittags ausgestrahlt. Und da hat sich aber auch kein Mensch Gedanken gemacht, weil, also ich kann mich, an eine Sache kann ich mich erinnern, wenn ich ferngesehen habe, hat das keinen Sack interessiert. Ich konnte einfach gucken, was ich wollte. Ich auch. Na? Und Hauptsache, ich habe die Schnauze gehalten. Also das war wirklich wieder geparkt worden. Und deswegen konnte ich eben Nickelodeon auch wirklich dann so konsumieren, wie es ausgestrahlt wurde. Eben auch mit all den Sendungen, die eben für einen 10-, 11-Jährigen nicht geeignet gewesen sind. Und ich habe Ren und Stimpy nochmal wieder wahrgenommen, als es dann irgendwann auf MTV lief oder MTV 2, ich weiß es nicht mehr. Auf einem der Sender wurde es dann nochmal wiederholt und dann auch nochmal irgendwann bei dem neuen Nickelodeon nachts nochmal im Nachtprogramm. Und ich habe mich wirklich erschrocken. Also ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, das hast du als Kind geguckt. Und das war so, also diese Gewalt in den amerikanischen Cartoons, die dann halt eben hier nach Deutschland kamen, das war schon heftiger, als man das von Bugs Bunny und Tom und Jerry gewohnt war. Wohingegen mir deutsche Produktionen dann auch wirklich zu langweilig waren mit der Zeit. Und es gibt etliche deutsche Trickserien oder deutschsprachige Trickserien. Sagt dir Little Amadeus was? Oh ja. Das ist also der absolute Terror. Das lief auch bei Kika. Das lief auch beim Kinderkanal, genau. Wobei der Kinderkanal auch Serien hatte von Nickelodeon, Olivia Rocket Power lief da beispielsweise, oder die Stachelbeeren. Lief da nicht auch Masupilami? Ja, Masupilami ist ja von Disney. Und ja. es gibt zwei, also Masupilami gibt es zweimal. Einmal von Disney. Ich meine das Gute. Welches von den beiden? Ich habe das damals gerne geguckt und irgendwann gab es dann eine neuere Version, die war doof. Also denk mal an die erste Version. Also das erste Mal, dass Masupilami, glaube ich, wirklich intensiv gelaufen ist, war diese Disney-Version. Da hat Disney den Charakter eingekauft und hat da so ein typisches amerikanisches Brutalo-Ding von gemacht. Und dann gab es das original französische Masupilami von Spirou und Fantasio. Und das lief dann eben parallel oder danach irgendwann erst. Das war also ein bisschen braver und ein bisschen langweiliger. Und meins hat immer Piranhas gegessen. Das war das beim Masupilami grundsätzlich. Ich wollte damals ein Masupilami als Haustier. Ja, die gibt's ja wirklich. Die haben sie ja mal neulich gefunden. So, das wird mir gerade schon wieder alles viel zu konkret. Im Grunde genommen muss ich heute sagen, es gibt diese Mischung nicht mehr. Also früher gab es eben verstärkt auf allen großen dritten Sendern ein ausgedehntes Kinderprogramm, auf das du zurückgreifen konntest. Mit der Einführung des Kinderkanals haben sich die dritten Programme komplett davon entfernt, ein Kinderprogramm zu senden. Einfach, also wir haben früher einmal am Tag Sesamstraße geguckt, und zwar abends um 6 Uhr lief die Sesamstraße. Heute kannst du, glaube ich, dreimal am Tag den Laden gucken. Ne, ich glaube, das kommt inzwischen dreimal am Tag auf den Kinderkanal. Und also morgens um 7:30 und dann nachmittags um 7:30 und abends um 7:30 nochmal. Und was? Genau. Und dementsprechend, heute hast du einfach nicht mehr so die Wahl. Also die Sendervielfalt ist so groß, aber das Programm insgesamt ist homogen. Weil auf Nickelodeon laufen Nickelodeon-Serien, in den Trickfilmsparten bei RTL 2 laufen hauptsächlich Animes. Bei, ich glaube, ProSieben Max läuft so alles durcheinander, hauptsächlich so alter Kram. Nee, auf viel Neues. Ja, ich glaube, die neuen Folgen One Piece laufen da inzwischen auch, ne? Und Yu-Gi-Oh! Laufen auch immer die neuesten Staffeln, glaube ich, Pokémon. Pokémon inzwischen auch. Ich revidiere meine Aussage. aber RTL 2 macht am Wochenende, glaube ich, nur noch ein paar Stunden. Ist das noch so? Ja, also unter der Woche läuft da gar nichts. Also früher war der Laufen noch. Die ganzen anderen Sachen, die man nicht hören möchte, Geißens und sowas. Genau, Bauerntausch und Frau sucht Frau. Und er verwechselt sogar was, das ist. So? Frau sucht Frau und es läuft bei RTL, nicht bei RTL 2. Und Frauentausch läuft bei RTL 2 und solche Leute, die da hervorkommen, die machen Dora. Könnte ein Argument sein. und also heute hast du einfach eine ziemlich... Also bei den Sendern hast du einfach meiner Meinung nach ein sehr homogenes Programm und gar nicht mehr so diese Mischung. Und das war damals einfach anders. Und also wenn du Disney gucken möchtest, guckst du halt... Wobei bei Disney auch nur diese ganzen diese ganzen Sitcoms laufen für Kinder, ne? So dieses, das ist total modern, ne? Also immer diese Mädels in irgendeiner Sache. Du hast immer so Mädels. Das sind meistens Mädels. Die Disney Girls, ob es jetzt eine Selena Gomez ist, ob es eine Miley Cyrus ist, ob das eine Demi Lovato ist, ob das ein Zac Efron ist. Das ist die Disney Mädels. Und bei Nickelodeon war das eine ganze Zeit, war das so iCarly? Oh, also eben. Ja. iCarly fand ich selber großartig. Und dann hast du damals Zoe 101 ist ja dann auch so dieses typische Mädels, das glaube ich die kleine Schwester von Britney Spears gewesen. Ne? Ja, Jamie Lynn Spears. Genau. Du bist aber voll der Experte, Alter. Fällt mir gerade mal so auf. Ja. Ja, wenn man das viel geguckt hat. Und das wurde alles von David Schwimmer? Nee, wie ist der? Nein, Snyder. Zack Snyder. Nicht Zack Snyder. David Snyder? Irgendein Snyder. Dan Snyder. Dan Snyder? Nicht, Dan Snyder. Nicht Dan Schwimmer? Nein, Snyder. Dan Snyder? Das war alles Snyder Productions. Schneider oder Snyder? Snyder, also S-N. Snyder. Bist du sicher? Ich meine, der hieß Schneider tatsächlich. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Wir reichen das nicht nach, das tun wir nie. Guckt's halt selber nach. Genau. Ach, ganz schön viel von und aktuell, also wie gesagt, was hast du aktuell noch für Möglichkeiten? Nickelodeon läuft den ganzen Tag. Das ist auch sehr modern. Ja. Dann. War noch besser zu Zeiten von Danny Phantom und Co. Da lief noch besser. Ich finde, Danny Phantom ist ja nur 2 Staffeln gewesen. Mhm. Da läuft momentan nichts Gutes. Dann das ist eine Geschmacksfrage. Dann hast du, ich glaube, Cartoon Network noch bei Kabel 1 morgens am Sonntag oder so. Oder samstags noch ein paar Sendungen. So Ben 10 und sowas, das läuft, glaube ich, noch. Ich glaube nicht mal, dass es mehr läuft. Aber da bin ich noch nicht so. Hat Kabel 1 am Wochenende keine Trickserien mehr? Ich glaube nicht. Oh, das war schade. Da habe ich gar nicht mitbekommen. Also, ich bin mir aber auch nicht sicher. Kann gut sein, dass ProSieben das ganze Kinderprogramm nach ProSieben Max gesendet hat. Kann ja sein. Das glaube ich schon. Weil die haben aber so, ich bekomme das meistens auch nicht mit, weil zu diesen unchristlichen Uhrzeiten bin ich nicht wach. Was? Unter der Woche 14 Uhr? Ja, dann erst am Wochenende. Also ProSieben Max ist sowas, was ich gesehen habe, schon so das Äquivalent zu dem Sender, wo du nachmittags nach Hause kommen konntest und einschalten konntest und einfach gucken konntest, weil da noch so viel Kram auch läuft. Noch, ne? Oh, also das, was früher RTL 2 gewesen ist, ist heute ProSieben Max, oder? Mhm, ja, das kommt hin. Das kommt gut hin. Kann man so sagen, ne? Abends läuft über Tag, das, ich glaube so bis 18 Uhr laufen dann so diese Kindersachen, dann kommt dann plötzlich Supernatural kommt da, dann kommt da, was hat noch? Also nur Blödsinn kommt dann. Aber da kommt auch 3 Folgen Supernatural, oder? Ich glaube 2. Da kommt auch so ein... Dann kommt noch eine Folge Supernatural. Ja. Schlimm. Gut. True Blood. Nein, das ist sowas so, in der Kategorie läuft genau. Dann da. Gut, wollen wir das Thema mal lassen, weil ich glaube, wir sind da ganz gut durch das Kinderfernsehen. Ne? Mhm. Die aktuelle Landschaft haben wir abgebildet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Aufnahmepause, trinken Käffchen und gucken den Film und melden uns dann im Anschluss wieder. Cup of Coffee. Irgendwann später. Hallo liebe Kinder, meine Damen und Herren. Immer mehr Jugendliche und sogar schon Kinder werden heute von vermeintlichen Freunden dazu gedrängt, Drogen zu probieren. Gemeinsam mit dem Bundeskanzler, der als Schirmherr der Aktion Keine Macht den Drogen, den Film Comic Stars gegen Drogen unterstützt, möchte ich euch deshalb aufrufen. Hände weg von Drogen. Lernt wie Michael in entscheidenden Momenten Nein zu sagen. Denn am besten seid ihr immer noch ohne Drogen. Deshalb im Ernstfall einfach Nein sagen. Genau, wir haben jetzt gerade geguckt, Comic Stars gegen Drogen. Im Englischen heißt der Film Cartoon All Stars to the Rescue. Bist du fertig mit Rülpsen? Nee, sagt er. Gut. Ich hätte noch ein paar Rahmendaten erstmal zu dem Film, bevor das irgendwie jetzt in die Story und in die Bewertung geht. Nämlich, das ist ein Film, der damals von der Ronald McDonald Kinderhilfe produziert wurde und von Buena Vista vertrieben wurde, quasi also Disney, also ein bisschen so ein Crossover an der Stelle schon. An der Produktion waren beteiligt Roy E. Disney, das ist der Sohn von Walt Disney tatsächlich, der ist allerdings schon 2009 verstorben. Ein anderer bekannter Name in der Produktion ist Guy Moon, der hat auch die Musik gemacht bei Cosmo und Wanda und ich glaube auch bei Danny Phantom beispielsweise. Genau. Der Film fängt an mit einem Intro von Annemarie Renger. Annemarie Renger war ehemals die Vorsitzende des Deutschen Bundestages, also eine hochkarätige Politikerin, aber eben auch Aufsichtsratsvorsitzende der eben Ronald McDonald Kinderhilfe. Und sie machte also wirklich so eine Ansage, ja, ihr seid ohne Drogen besser, bla bla bla. wenn die Sendung so rauskommt, wie ich es momentan plane, habt ihr das Intro bereits ganz zu Anfang der Sendung auch gehört. International, also der Film ist international ausgestrahlt worden, waren das beispielsweise Präsidenten und Premierminister der jeweiligen Länder, also im Falle von Amerika waren das George und Barbara Bush, und dann eben für die jeweiligen Länder dann, also der kanadische Premierminister und, oh Gott, der Präsident von Mexiko und weiß der Geier was. Das ist also wirklich überall gelaufen. Gesendet wurde der Film in Deutschland auf jedem größeren Sender, den es damals gegeben hat. Also ich habe hier stehen ARD, ZDF, Sat.1, Kabel 1, NDR, SDR, was glaube ich der Südwestfunk war damals, Süddeutscher Rundfunk, genau, und eben auch auf dem hässlichen Rundfunk, hässlicher Rundfunk. Hässlicher Rundfunk. Sagt man so. Auf dem hässlichen Rundfunk. Und das eben zeitversetzt zueinander im Bereich 1990 bis 91 wurde auch nochmal wiederholt. Genau. Die jeweiligen Besitzer dieser Figuren haben ihre Charaktere eben ohne Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt, einfach um eine Botschaft gegen Drogen verbreiten zu können. Der Einzige, der nicht mitgespielt hat, war Jim Davis, der Erfinder von Garfield. Der hat seine Zustimmung nicht gegeben. Trotzdem haben sie Garfield verwendet. Was ganz faszinierend ist, da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Figuren, die da auftreten, sind Alf, dann die Chipmunks, Tick, Trick und Track aus DuckTales, Garfield, wie gesagt, ohne Zustimmung von Jim Davis, dann Bugs Bunny, Daffy Duck, die Muppet Babies, Winnie Pooh und Tigger, Slimer von den Ghostbusters, ein paar Schlümpfe und dann von den Turtles Michelangelo. Genau, und im Amerikanischen hast du wirklich bis auf, ich glaube, einen Fall, ich glaube, Mel Blanc, der war damals schon tot, eben das war die amerikanische Stimme von Daffy Duck und Bugs Bunny. Ansonsten haben im amerikanischen Original alle Figuren ihre Originalsprecher. Das hörst du dann auch in dem Lied, was die singen, hörst du das ganz deutlich, da hast du eben auch den Originalsprecher von Garfield und sowas. Im Deutschen sind sie da nicht so konsequent gewesen. Da gibt es auch so eine Handvoll Figuren, die ihre Originalstimme haben. Ich glaube, der Einzige, der mir jetzt so spontan einfallen würde, wäre tatsächlich Alf, der tatsächlich Tommy Pieper hat in dem Fall. Und der hat dann auch seine Originalstimme. Ich glaube, das... Also bei den anderen wäre es mir jetzt zumindest nicht aufgefallen, das ist auf jeden Fall ein ziemliches Durcheinander. Also ich fand eigentlich, wenn Stimmen da benutzt wurden, war es zumindest sehr nah. Der Film ist, ich glaube, für Schulzwecke, also für Lehrzwecke, nochmal auf Videokassette erschienen. Es gab aber keine kommerzielle Veröffentlichung auf Videokassette oder eventuell auf DVD. In Deutschland, in Amerika gab es eine Videoveröffentlichung im Vermietungsbereich, also konntest du es ausleihen tatsächlich. Eine erneute DVD-Veröffentlichung ist dann, wie gesagt, von Jim Davis verhindert worden, weil er der Nutzung von Garfield nicht zugestimmt hat. Jim Davis ist das, was das angeht, ein bisschen speziell. Also der ist da sehr eigen mit seiner Garfield-Figur, obwohl Geheimtipp, Jim Davis macht im Falle von Garfield gar nicht mehr so viel selber. Das machen alles seine Leute. Von daher weiß ich nicht, warum er sich so ankackt. Kriegt den deutschen Film allerdings problemlos, also zumindest bis Redaktionsschluss, gab es den noch auf YouTube zu finden, die deutsche Version, da haben wir ihn also auch hergeguckt. Da gäbe es für euch also nochmal die Möglichkeit, den Film zu gucken. Das sind so die Rahmendaten. Und wir wollen eine alte Tradition aus Nerd, Nerd, Nerd tatsächlich fortführen, nämlich, dass ich keine Storys zusammenfassen kann und deswegen versucht Tobi das heute mal. Viel Glück. Dankeschön, ich glaube, das werde ich auch gebrauchen. Okay. Das ist Zeit. Man sieht erstmal Michael, der sehr augenscheinlich dann wirklich anfängt, drogenabhängig zu werden. Auch durch einen Gruppenzwang tatsächlich von seinen Leuten, die dann Drogen nehmen wollten. Und er wollte halt nicht der Außenseiter sein. Es werden halt die wie schon genannten Figuren lebendig, weil ihnen auffällt, dass Michael das Sparschwein seiner kleinen Tochter, seiner kleinen Schwester klaut. Genau. Um halt davon neue Drogen zu kaufen. Michael wird die ganze Zeit von einem Geist begleitet. Bugs Bunny und alle anderen, die versuchen halt, ihn darzustellen, dass Drogen nehmen wirklich nicht cool ist. Aber Bugs Bunny hat übrigens auch seine Originalstimme. Und zeigen ihm auch die Konsequenzen auf. Dass am Ende kriegen sie es doch hin. Die Schwester wollte fast noch Drogen nehmen, weil sie halt den Kontakt zu ihrem Bruder aufbessern wollte. Und am Ende wurde ihm dann selber klar, dass Drogen nehmen einfach nicht cool ist. Genau. Wie gesagt, der Film wurde 1990 zum ersten Mal gesendet im deutschen Fernsehen und ich kann mich an diesem Tag tatsächlich bewusst erinnern, ich war zu dem Zeitpunkt, als der Film das erste Mal gesendet wurde, war ich 5 Jahre alt. Genau, Mathe, hast du aufgepasst. Ich kann mich an den Tag erinnern, wir waren bei meiner Oma, ich habe in der Küche gesessen und wollte basteln. Wie gesagt, ich war 5 Jahre alt, ne? Ich hatte also wirklich eigentlich gerade gar nicht vor, fernzusehen, weil das war auch gar nicht die Zeit, wo ich hätte fernsehen dürfen. Meine Eltern kamen in die Küche und haben gesagt, Steffen, geh mal Fernsehen gucken. Da hätte ich skeptisch werden müssen. Ja. dann haben die mich vor den Fernseher gesetzt und dann lief eben genau dieser Film. Und wie gesagt, der lief übers Jahr verteilt dann auch öfter. Ich habe den auch damals öfter als einmal gesehen. Und wenn ich eine Erinnerung an diesen Film zurückbehalten habe, dann, dass er mich also tatsächlich stark traumatisiert hat. Das war also die Darstellung, also die Figuren kannte ich zum Teil aus dem Fernsehen, zum Teil auch nicht. Also bei den allermeisten Figuren, ich glaube Zickdrick und Drack kannte ich und dann maximal noch Garfield und so, aber dass ich jetzt irgendwie die Figuren alle besonders gut kennen würde, kann ich eigentlich nicht behaupten. Oder bekannt hätte, kann ich eigentlich nicht behaupten. Und hab da also gesessen und konnte mit dem Film also erstmal gar nicht großartig was anfangen. Und dann hat er mich, also wie gesagt, durch diese albtraumhaften Szenen, also stark traumatisiert. Es gibt in dem Film eine Szene, da ist dieser Rauchgeist, auf diesem, also da geht immer diese Tür mit The Man in Charge, also der Verantwortliche. Dann, die Tür geht auf und er dreht sich um und sitzt in diesem Stuhl und dann kommt er ganz nah ans Bild und kriegt diesen Totenschädel, wie du auch sagtest. Mhm. Du fändest das gut, dass das so dargestellt ist. Ne? Als Kind hat mich das fertig gemacht. Weil er wirklich auf normalen Fernsehbildschirm halt, normale Fernsehgröße, und ich saß auf dem Teppich davor, wie man eben damals ferngesehen hat als Kind. Und also ich habe mir so in die Hose geschissen als Fünfjähriger. Und auch die ganzen anderen Szenen, dann gibt's irgendwann diese Szene auf dem Rummelplatz, wie Michael dann herumgeschubst wird und von der einen Ecke ins nächste fliegt. Und dann landet er irgendwann im Wasser und wird dann von Baby Miss Piggy praktisch dann durch den Strohhalm gesaugt und wieder ausgespuckt. Und also das hat mich total aus den Socken gehauen als Kind. Also wirklich so komplett aus... Also wirklich so umgehauen, also wirklich negativ allerdings. So, ich bin wirklich, das hat mir nicht, ich gehe ganz fest davon aus, dass mich dieser Film nicht davon abgehalten hat, Drogen zu nehmen, weil das habe ich in meinem Leben sowieso nicht wirklich getan. Aber wenn der Film eines geschafft hat, dann mich also wirklich stark zu traumatisieren. Das definitiv. Also ich fand den Film als Kind sehr unangenehm. Der ist, wie gesagt, im Jahr danach nochmal wiederholt worden. Und ich meine auch, dass ich ihn irgendwann nochmal öfter gesehen hätte. Aber also, ich hatte wirklich keine besonders gute Erinnerung an diesen Film. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Du hast den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich fand den Film großartig. Okay. Einmal, ich fand das toll, dass halt geliebte Figuren von mir dabei waren, die ich wirklich toll fand. Vor allem, wo Tigger ins Bild kam. Ich, woo! Ja, eben. Das war so ein Winnie-Pooh sowieso. So ein verkappter Winnie-Pooh-Fan bist du. Ja, das war aber als Kind. Und das ist so eine Kindheitserinnerung, weil ich weiß ja, meine Eltern sind nicht mehr, leben nicht mehr zusammen. Mhm. Und jedes Mal, wenn Winnie-Pooh lief, kam meine Mutter in die Treppe und gesagt, Tobi, runterkommen, Winnie-Pooh läuft. Und dann kam ich runter und dann habe ich mit Mama auf der Couch gekuschelt und habe Winnie-Pooh geguckt. Okay. Das ist eine super Kindheitserinnerung, weil das war noch Zeit, wo ich mit Mama super gut klarkam. Mhm. Das habe ich sehr genossen. Ich fand diesen Rauchgeist, der war super dargestellt. Okay. Einmal der Rauchgeist passte, weil die haben ja hauptsächlich Marihuana konsumiert. Mhm. Anfangs wollten dann auch was Härteres. Und die ganze Zeit war im Nacken und hat gesagt, komm, wir machen das. Und es hat gut bildlich dargestellt, dass das Eindrücke sind, die nur Menschen wahrnehmen, die Drogen nehmen, weil andere Leute können sich gar nicht reinversetzen. Mhm. Das war gut. Dann, wie der dargestellt wurde, einmal durch den Totenkopf, weil es ist klar, okay, die anderen Sachen sind tödlich. Natürlich. So, das eine. Und halt, dass er einen Anzug anhatte, zeigt auch dieses, das ist ja auch so eine Art, wie heißt das? Ein Geschäftsmann? Oder was meinst du? Ja, so heißt es tatsächlich, weil, viele hört man, ja, okay, ich will Drogen nehmen, ich brauche... Und dann gibt man ja seinen letzten Pfennig aus, um Drogen zu nehmen. Und dann hat man dieses Problem, dass man Geld auftreiben muss, um wieder an den Stoff zu kommen. Mhm. Das fand ich gut dargestellt, dass er durch dieses Geschäftsmann-Outfit, was er hatte, das fand ich wirklich gut. Ja, ich habe das ein bisschen anders interpretiert damals. Oder auch jetzt aktuell auch wieder. Ich habe das eigentlich eher gesehen, dass man durch Drogen ja besonders erwachsen und reif wirken möchte. Und dass man deswegen diesen Anzug dann da noch genommen hat. Aber deine Interpretation ist vielleicht gar nicht mal falsch. Kann ja vielleicht beides bedeuten auch. Ja. Mhm. Ich habe das im Film schon gesagt, wo dann diese Szene war, wo du gesagt hast, er wurde rumgeschubst. Mhm. Ich fand, jetzt wo man, ich bin ja schon jetzt 20 Jahre alt, ich habe dann auch schon so ein bisschen Verständnis dafür. Okay. So ein bisschen, ne? Und ich gucke auch gerne Filme und gucke auch immer, ich interpretiere auch immer sehr, sehr viele Sachen rein. Und meine Interpretation dieses Momentes, wo er dann rumgeschubst wurde und alles mögliche passiert, dann wäre fast in Kreissäge reingeflogen. Er hatte gar keine Kontrolle. Und ich glaube, das wollte da darstellen, dass man, wenn man Drogen nimmt, selber die komplette Kontrolle verliert über die Situation, über sein Leben. Und ich meine, wenn alles so gelaufen wäre, hätte er während dieses Traumes, wenn das echt passiert wäre, sterben können. Ja, spätestens bei der Kreissäge, ja. Ja, Und er war ja auch nur haarscharf, dass er es dann überlebt hat. Durch Glück, weil er dieser eiserne Ring drum war. Aber ich und ich glaube, das soll darstellen, diese Kontrolllosigkeit in diesem Drogenkonsum. Mhm. Ich glaube, wenn die das dann bezwecken wollen, haben die das sehr gut rübergebracht, meiner Meinung nach. Was mir an dem Film überhaupt nicht gefällt, und das sage ich heute als Erwachsener von fast 30 Jahren, ist dieser furchtbare, erhobene Zeigefinger in der ganzen Situation. Das ist eine Sache, die geht mir, also heute, damals habe ich das nicht wahrgenommen, weil wir sind damals auch genauso erzogen werden. Du darfst nicht, du sollst nicht. Ich meine, der Film erklärt dir, warum du Drogen nicht nehmen sollst, was Drogen mit deinem Körper machen. Das macht der Film sehr gut und das hatte damals, der Film ist ja identisch zu dem, wer damals auch gelaufen ist. So, das ist schon okay. Aber immer dieser erhobene Zeigefinger. Deine Lieblingszeichentrickfiguren kommen an und sagen, du sollst nicht, du darfst nicht, du musst nicht und tu es nicht und niemals. Machen sie auf ihre interessante Art und Weise und die Figuren sind wahnsinnig nah an, also das sind 1:1 die Figuren aus ihren jeweiligen Serien. Garfield, der eben durch die vierte Wand mit dem Zuschauer redet, ne, und dann auch wie in seiner eigenen Serie das gemacht hat. Bugs Bunny und Daffy Duck, die halt ihren normalen Cartoon-Kram machen, durch die Gegend gepfeffert werden. Die Muppet Babies, die sich dann, also gerade Miss Piggy, die dann in diesem Lied auch ihren Kung-Fu-Kick macht, wie sie das eben auch in der Muppet-Show immer gemacht hat und auch in der Muppet-Babies-Serie immer gemacht hat. Trick, Trick und Track, die zwar nicht ihre Original-Stimmen hatten, aber die auch immer wie eine Person geredet haben. Der eine von den Turtles, der auch immer dann so heroisch war. Das war alles sehr gut dargestellt. Gerade Winnie Pooh. Ich habe es da gemerkt, okay, die kennen sich mit den Figuren aus, weil immer wenn Winnie Pooh ein Problem lösen wollte, hat er immer an den Kopf gehauen und denke. Er hat es ein bisschen da anders formuliert, aber ja, es war denken, sagt er. Im Original war es think. Ja, das hat man an der Mundbewegung bemerkt. Im Deutschen war es, glaube ich, mal scharf nachdenken oder irgendwie sowas. Damals in der TV-Serie hat er immer denken. Ja, das ist wirklich so tatsächlich komplett ins Deutsche übersetzt. Ja. Damals. Das fand ich auch gut. Und wenn du ganz genau hingehört hast bei ihren jeweils ersten Auftritten, hast du im Hintergrund sogar die Titelmusik gehört der jeweiligen Figuren. Also du hast auch kurz mitgemacht, als bei Slimer kam dann das Ghostbusters-Theme, bei den Schlümpfen war dann eben die Schlumpfmusik, bei Garfield dann eben auch dieses Wir Freunde hat. Das kann man so im Hintergrund so eben. Auch so ein bisschen, Winnie Pooh war es auch. Es war bei allen Figuren, war das dabei, tatsächlich. Ja. Bei jeder einzelnen Figur, die aufgetaucht ist, gab es eben das Intro. Das ist alles toll dargestellt gewesen. Mhm. Aber trotzdem sind diese Figuren meiner Meinung nach da wie so ein Erzieher aufgetreten, weißt du? Es ist besser, wenn Figuren dir erklären, wie was funktioniert, dir was bedeuten. Weil als Kind sind deine Eltern dir scheißegal, du hast mehr Bock auf Trick, Trick und Track. Ist halt Fakt. Und dann muss man sich darüber unterhalten. Ne? Dass du also, ich glaube, die Idee, die Zeichentrickfiguren das erklären zu lassen, war schon nicht blöd. War super. Aber, weil die sind so ein bisschen Vermittler zwischen Eltern und Kind. Aber ich mag diesen erhobenen Zeigefinger in der Erziehung einfach nicht. So dieses, hör jetzt zu. Ne? Das ist so dieses Element, und was mir nicht gefallen hat. Und eben so dieses Albtraumhafte, gerade diese Achterbahnfahrt mit den Muppet Babies, ne, wo es dann also erst noch hoch und runter geht und alles ist bunt und irgendwann kommen da irgendwelche Monster und Geister und Blitze und es ist also nur auch surreal und dann eben auch diese Szene auf dem Jahrmarkt. Das sind also alles so Dinge, so, es gibt schon einen Grund, warum ich Clowns gruselig finde. Ne? Und, ich finde aber diese Fahrt, die zeigt aber auch die Drogenkarriere, nenne ich das einfach mal. Ja, ja. Anfangs alles noch super schnell, macht Spaß und irgendwann kommt aber dann so, haben die auch gesagt, irgendwann musst du einfach immer schneller werden und es muss mehr passieren, dass du halt wie diesen Rausch kriegst. Nein, die Darstellung finde ich in Ordnung. Nur, die haben sich Gedanken gemacht, wie stellen wir das bildlich für die Kinder dar, dass das nicht gut ist, und das ist alles super erklärt worden. Nur als Kind sitzt du davor und bekommst Schiss. Und Kinder durch Angst zu erziehen, finde ich wahnsinnig schwierig. Ja. Ich meine, das solltest du als, du bist ja Kinderpfleger, willst du werden, ne? Ja. Das soll man vielleicht mal dabei sagen. Ne? Das solltest du eigentlich wissen, dass man Kinder eigentlich nicht durch Angst erzieht, sondern durch Verständnis, ne? Schon, ich finde aber auch, die haben das verständlich rübergebracht. So. Ja, die haben es gut erklärt. Aber ich war als Fünfjähriger nicht in der Lage, das zu verstehen, was die mir gesagt haben. Vielleicht war der Film auch gar nicht auf Fünfjährige bezogen, sondern schon auf die gerade auf der Schwelle sind zwischen Drogen wirken cool. So dieses, aber du hattest, in dem Alter von Michael. Aber du hattest zwei Identifikationsfiguren. Du hattest Conny, die kleine Schwester, und du hattest Michael. Ja. Das heißt, du hast beide Altersgruppen. Conny dürfte so im Alter 5 bis 8 gewesen sein, Michael so 14. Ja, ich wollte gerade sagen, 13 bis 15. So. Ne, so um den Dreh. So, und dann hast du also wirklich zwei Identifikationsfiguren. Einmal der kleine Geschwisterkind, was die ganze Situation mitbekommt und selber auch so ein bisschen in Versuchung gerät. Ne? Und dann aber den Älteren, der selber da schon mittendrin steckt und erstmal da rauskommen muss. So, das heißt, du hattest als kleines Kind durchaus eine Identifikationsfigur mit dieser Conny. Mhm. Und du hattest eben aber auch Figuren, die die kleinen Kinder angesprochen haben. Eben beispielsweise Trick, Trick und Track oder eben auch die Muppet Babies. Ne? Und im Grunde genommen, also Zielgruppe sind halt Kinder, weil, das haben wir, glaube ich, am Anfang der Sendung ja auch schon festgestellt, im Grunde genommen haben wir ja alles geguckt, was da war, ob das für uns geeignet war oder nicht. Ja. Ne? Die Turtles genauso, die waren ja teilweise auch ein bisschen brutaler, gerade im späteren Verlauf der Serie, sondern späteren Staffeln sind die also nochmal im Ton wesentlich düsterer geworden. Oder eben auch Bugs Bunny und Daffy Duck, die ja Figuren sind aus diesen Cartoons für Erwachsene im Ursprung. Ne? Ich glaube nicht. Nee. Ich habe hier etwas, das solltet ihr unbedingt probieren. Damit werdet ihr euch richtig wohlfühlen. There's a million wild and wonderful ways to say no. Don't say no way. Better learn a few and take them wherever you go. No dice, no sir. If you pound it, let's be fine. Here's a practical reply. Go ahead, let's fly. Spit right in his eye and say no. There's a million international ways to say no. Those drugs are so boring. All around the world, the smart guys are giving up dope. I've been training for football. And they tell me that works fine. But the bottom line's to show me it's fine to say no. Now you could say beat it. Get lost, get out of my face with that stuff. But that could be tactless. You may prefer cool, like this. I'll catch you guys later, okay? I've got too much homework. It's rough. I'm late for my baseball game and I'll miss my ride. My kid sister needs me. A hamster died. Hurry home. There's no time to kill. So I'll catch you later. Like heck I will. There's a million wild and wonderful ways to say no. Guess I'm allergic. And a good excuse is something you never outgrow. It's bad for my complexion. When you pound say, let's get wrecked. Go on, push, eject, protect yourself, get up and go! Be the first one on your block to say, yeah, forget it, Doc! Try a couple of those wonderful ways to say no! But you forgot one! What? There's a million wonderful ways to say no! Hast du das Gefühl, ich meine jetzt so, nachdem du den Film gesehen hast, nachdem wir das diskutiert haben, und versuch das auch mal aus der Sicht des in Ausbildung befindlichen Kinderpflegers zu sehen. Hast du das Gefühl, die Botschaft ist gut rübergebracht worden? Ja, ich glaube, die Botschaft wäre auch verständlicher für, wie gesagt, für diese das Alter von Michael, weil die können da vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis zeigen, wie das gemeint sein könnte. Mhm. Und Kinder, die sehen halt nur, die sehen das und das passiert gerade, und die verstehen das, was dahinter steckt, manchmal gar nicht. Gerade diese Conny mit 5 Jahren. Genau. Aber ich glaube, das Ziel war auch nicht, 5-Jährige davor abzuschrecken. Also in der Regel, wenn du in die Fernsehzeitung guckst, da werden Kinderserien meistens so für 8-Jährige empfohlen. Obwohl man, also 8- bis 12-Jährige, das sind so meistens die Zielgruppen, die nachmittags im Kinderprogramm angesprochen werden sollen. Also nur wie gesagt, das ist damals, ich bin damals wirklich aktiv von meinen Eltern vor den Fernseher gesetzt worden für diese Sendung. Ja, deswegen habe ich das eben auch explizit für unsere 0. Folge ausgesucht, dass wir das besprechen, weil das ja wirklich eine Situation war, wo meine Eltern wollten, dass ich das sehe. Eben durch gar nicht verkehrt eigentlich. Eigentlich nicht. Nur ich finde so Bildung mit einem visuellen Produkt zu nutzen, finde ich ganz praktisch. Deswegen arbeiten wir auch im Kindergarten viel mit Bilderbüchern, weil dadurch kannst du sehr viel äußern und auch viel verarbeiten. Okay. Gerade das Thema, wenn die Eltern sich trennen oder eine geliebte Person ist gestorben, das kann man sehr gut mit Bilderbüchern bearbeiten. Okay. Und aufarbeiten. Also das auf jeden Fall. Und gerade, weil das halt Figuren sind, die Kinder schon kennen, dann freuen die sich. Ich finde aber auch tatsächlich, die Figuren, die ausgewählt wurden, sind sehr passend. Ja, man hat einfach wirklich durch die Bank weg genau die Serien genommen, die zu der Zeit überall beliebt waren. Ja. Hat also Disney-Figuren, hat Comic-Figuren, eben Garfield, hatte die Turtles mit da drin, die waren damals in Amerika, also das war der absolute Oberburner, die Turtles damals. Da gab es dann in den 90ern 90, 91 und sowas, die ersten Kinofilme auch. Die Turtles waren zu dem Zeitpunkt ungefähr das Größte, was du kriegen konntest am Trickfilm, in der Trickfilmwelt. Natürlich Bugs Bunny, das sind so Evergreens natürlich. Ja. Und was hatten wir noch dabei? So einige Disney-Figuren. Alf natürlich, der auch zu dem Zeitpunkt schon sehr groß war. So hat man natürlich die Figuren genommen, die auch bei den Kindern beliebt waren. Ich glaube, 91 sind auch die Tiny Toons gestartet. Immer so die zweite Generation von Bugs Bunny. Und die waren darüber ja hinaus auch noch sehr beliebt. Ich weiß nicht, ich kann aus meiner eigenen Erinnerung sprechen, und die einzige Erinnerung an diesen Film ist also tatsächlich, dass ich arg traumatisiert herausgegangen bin. Wenn ich im Alter von 5 Jahren diesen Film zum ersten Mal gesehen hätte, hätte er für mich, glaube ich, nicht so angesprochen wie jetzt. Angesprochen hat er mich, weil es war ja bunt und es explodiert. Das haben wir ja festgestellt, dass Kindern ja auch, was schnell und bunt ist, ja dann ja auch gut gefällt. Also ich will ja nicht sagen, dass er mir nicht gefallen hat. Nur wenn ich jetzt wirklich davon ausgehen soll, wenn ich jetzt das extrapolieren soll, hat der Film mich davon abgehalten, Drogen zu nehmen, dann muss ich sagen, eigentlich nicht, weil meine Mutter hat geraucht wie ein Schlot. Ne? Also dieses Drogen nehmen habe ich also wahrgenommen. In meiner Familie wurde geraucht, auch in Anwesenheit von Kindern. Wenn bei meiner Großmutter oder im Haus von meiner Großmutter halt eine Geburtstagfeier war, dann haben die um uns herum geraucht wie die Atomkraftwerke, keine Ahnung. Aber da ist gequarzt worden wie blöd. Und da hat sich kein Mensch über Passivrauchen Gedanken gemacht und ob den Kindern das gut tut oder was. Das war den Leuten damals egal. So, uns wurde Alkohol vorgetrunken, also ne, Pralinen und das mit Füllung und dieses und überall war Schnaps drin und keine Ahnung. Sogar so, Pudding. Sogar Pudding kam dann, die Herrencreme kam ordentlich rum rein und so weiter und so fort. So, und wir haben dann, wir haben vorgelebt gekriegt, dass es okay ist, Drogen zu nehmen. So, und ich bin also aufgewachsen mit einer Mutter, die also wirklich bis in die 2000er Jahre noch echt intensiv geraucht hat. So, und ich kann zumindest von Fug und Recht behaupten, dass ich rauchfrei bin. Das heißt, ich bin jetzt nicht nikotinsüchtig. So, es gibt Phasen in meinem Leben, da habe ich geraucht, definitiv. Aber ich habe so den Vorteil, ich kann das intellektuell so weit hinterfragen, dass ich von jetzt auf gleich aufhören kann. Weil ich weiß, wie das funktioniert. Weil du musst, wenn du aufhören willst zu rauchen, einfach aufhören. Fertig. Ne, von jetzt auf gleich und nicht, ich rauche weniger. Weil das hilft eh nicht. Sondern wirklich von jetzt auf gleich aufhören. Dann die Entwöhnungsphase ist natürlich erstmal schlimm und kribbelig, aber das ist eine reine Gewohnheitssache. Nichts anderes. Das ist eine reine psychische Abhängigkeit. Und keine körperliche. Was meine Eltern mir sagen wollten, nimm keine Drogen. Und was mir aber vorgelebt wurde von meiner Familie, das waren zwei verschiedene Welten. Und der Film hat nicht dafür gesorgt, dass ich von dem Kram meine Finger lasse. Definitiv nicht. Meine Finger habe ich davon gelassen, weitestgehend. Ich habe meine Erfahrung gemacht, natürlich, wie so ziemlich jeder mit der Zeit. Aber dass ich jetzt irgendwie intensiv angefangen wäre, zu kiffen oder irgendwelche Pillen zu schmeißen oder weiß der Geier was, niemals. Ich habe in 9 Jahren angefangen zu rauchen. Aber auch nur, weil das irgendwelche, wie so, wie schon gesagt, meine Eltern haben geraucht, meine Tanten, meine Onkels, alle haben geraucht. Und wir waren halt im 9 Jahren, wollten wir einfach erwachsener sein. Hey. Ja. Aber ich habe halt schnell, meine Eltern, ich wurde halt dabei erwischt, schnell, nach ein paar Tagen schon. Und meine Eltern haben mir das halt vernünftig erklärt, dass mein Körper halt noch nicht so weit ist. Und dann habe ich es verstanden, nicht dieses auf zu rauchen, das ist nicht gut, sondern dein Körper ist noch nicht so weit. Meine Mutter konnte mir das so gut erklären, dass für mich war klar, ich war auf zu rauchen und wenn mein Körper so weit ist, kann ich es immer noch machen, wenn ich das dann möchte. Ich meine, dass das dann nicht gesund ist, das wurde mir ja mittlerweile dann auch beigebracht. So. Ja, aber erstmal war wichtig, Tobias, dein Körper ist noch nicht so weit. Aber hast du das Gefühl, dass der Film das genauso gemacht hat? Nein. Nicht? Also ich glaube, der Film hat jetzt nicht ausgesagt, okay, es ist not ein Drogen zu nehmen, wenn du 18 bist, aber nicht. Ich meine, hat der Film für dich genau das rübergebracht, nach dem Motto, nein, oder pass auf, ich fange anders an. Was der Film ja gemacht hat, war, die Folgen zu zeigen. Du siehst dann und dann, wenn du weiter Drogen nimmst, so und so aus. Und hat Michael dann eben auch im Prinzip als Leiche gezeigt oder als Zombie, wenn man das so sagen möchte. Hast du das Gefühl, dass dieser Schockeffekt die gleiche Wirkung hat wie ein vernünftiges Erklären? Ja. Okay. Wie ich schon mal erklärt habe mit ne, visuellen Effekte. Wenn man einem Kind erzählt, ja, das ist nicht gut, dann sagen die, okay, der hat gesagt, ich darf das nicht. So. Wenn du aber ein Kind zeigst, wie sieht das aus dann? Weil Kinder verstehen das mehr, wenn mehrere Reize angesetzt werden. Anstatt nur dieses, ich höre, was ich nie machen darf. Und wenn man dann noch verbindet mit, ich sehe, was ich nie machen darf, okay, dann verstehen die das besser. Also ich kann mich an eine Sache erinnern. Also ich kann einfach nur vom Rauchen ausgehen, weil das auch gesellschaftlich irgendwann Thema war. Eben auch zur Nichtraucherprävention und auch eben zum Jugendschutz. Es gab ja irgendwann dann diese Kästchen auf den Schachteln, ja, wo drin stand, Rauchen tötet, Rauchen tut dies, Rauchen tut das, Rauchen tötet ihre Spermazellen, bla bla bla bla. Lass mich ausreden. Und dann wurde irgendwann drüber nachgedacht, und das war dann, glaube ich, in irgendwelchen europäischen Ländern tatsächlich so. Ich wollte das Gleiche sagen. Dass die also irgendwelche ekelhaften Bilder von irgendwelchen kaputten Organen abbilden wollten. So. Und dann haben sie dann aber irgendwann festgestellt, ja scheiße, also genau in dieser Anfangsphase von diesen Kästchen sind Leute ins Internet gegangen und haben sich kleine Schildchen ausgedruckt und die in ihre Schachteln reingeschoben. Ne? Und dann gab es dann so Sprüche wie, Raucher haben die cooleren Freunde. Wo ich dann dachte, keine Ahnung, dann machst du dir halt irgendwelche Pikachus auf deine Zigarettenschachtel und fertig. Ja, aber tatsächlich, meine Tante, also mein Onkel, der ist ja Fernfahrer. Ja. Und das heißt, er kommt durch ganz Europa, kommt der rum, der hat jetzt gestern wieder gepostet, ja, schöne Bilder aus Paris. Der ist halt, so in ganz Europa ist der unterwegs. Und der bringt dann die auch immer aus Rumänien, hat auch aus Rumänien mitgebracht, ist natürlich günstiger. Ja, genau natürlich. Wie Polen oder sowas. So, das dann sollte ich meiner Tante... Du solltest keine Namen nennen, nachher packen die den noch. Ne, hab ich auch nicht vor. aber auch, ne, ich glaube immer eine Stange oder so, aber das ist auch schon genug. Eine Stange darfst du... Ein oder zwei Stangen darf man, glaube ich, sogar. Darfst einführen. Du mit nach Deutschland einführen. Der fährt jetzt mit so einem riesen LKW fest, dann musst du durch den Zoll. Also der wird schon nachgeguckt, glaube ich. Ich sag dir, glaube ich. mein Onkel sieht auch nicht aus, als würde er irgendwelche illegalen Drogen nehmen. Rumänien, kommst du gut an Crystal? Ess mal auf. Ah, mein Herz. Geht schon los. Schneid's ein bisschen raus. Nein, auf dem worauf ich hinaus wollte, ich sollte mal, sagte, ja, Tobi, hol mir mal eine Schachtel Zigaretten. Also früher war Omas bei meiner Oma immer Lastzentrum, egal welcher Geburtstag, ob das jetzt nicht mal Omas war, sondern von meiner Tante, von mir, immer bei Oma gefeiert. Okay. Und meine Tante hat drüber gewohnt. Ich die Treppen hochgelaufen, Schachtel Zigaretten geholt und ich, boah! Da war da halt so ungefähr dieses, so unter der Nase war da, fing das Bild an und dann ging das so ungefähr so über den Brustkorb. Okay. Und dann war da so ein riesiges Krebsgeschwür hier am Hals. Ah, ich geht die Bafui. Richtig eklig. Oder habe ich mir den Rest angeguckt, ob das überall so Bilder sind. Und dann waren da tatsächlich so richtig eklig, so Krebsgeschwüre hier, also an der Wange. Mhm. Dann war die Wange komplett auf. Richtig eklig. Ja. Da war auch ein Bild, das gibt es auch bei Facebook. Mit einer schwarzen Lunge und einer gesunden Lunge. Warum? Das ist eklig. Und du weißt, was ich meine. Und wie die. Ja, du bist gerade sehr grafisch. Entschuldigung, ich wollte das nur kurz zu Ende bringen. Ja. Ich die Treppen runtergerutscht über den Geländer, das habe ich immer gemacht früher. Jetzt würde der Geländer abbrechen. Ich bin nicht nur in die Höhe gewachsen. Und hab gesagt, ich möchte nicht, dass ihr später so ausseht. Dann haben die gesagt, ja, das ist nur zum Abschrecken. Und ich sag, das schafft die Schachtel aber auch. Also ich sag so, ich möchte das nicht. Dann habe ich zu Mama, hab ich mal was Gerät aus dem Mund genommen, hab die kaputt gemacht, dann hab gesagt, auf damit. Ich möchte nicht, dass du so aussiehst irgendwann. Ich konnte das für mich nicht verarbeiten. Ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis. Ich musste für meine Mutter Zigaretten kaufen. Und ich finde, das ist das Asozialste, was man mit seinen Kindern machen kann. Bräsig auf dem Sofa setzen, dem Kind 5 Mark in die Hand drücken. Damals hat das noch 5 Mark gekostet. Das sind so ungefähr 2,50 Euro. Da lacht der Raucher heute drüber. Nein, heute kostet es ungefähr das Dreifache. 6 Euro. Ja, das ist fast das Für eine Normalschachtel. Für eine Normalschachtel mit 5 Zigaretten. Damals gab es noch 5 Markstücke, die waren ungefähr so groß. Ich weiß, ich kenne die noch. Achso, da könnte so jung. Ich habe damit früher meine Chips gekauft. Mit 5 Mark? Nein, ich habe den Kiosk rein, hatte 5 Mark dabei und bin mir natürlich Chips, eine Zeitschrift, Haribo, noch was anderes Cooles und bin damit 5 Mark ausgekommen. Ja. Lutscher. Früher konntest du mit einem Cent. Ja, und jetzt gibt's Überwachungskameras. Jetzt konntest du mit 5 Mark nicht mehr. Oder auch mal Wechselgeld. Staubst du jetzt? 6 Mark Wechselgeld. So. Und ich finde einfach, das ist das Asozialste, was du mit deinem Kind machen kannst. Und ich habe meiner Mutter dann irgendwann gesagt, ich kaufe deine scheiß Zigaretten nicht mehr. Mach das selber. Ich sehe das nicht mehr ein. Weil vor allem, dann bist du als Kind unvorsichtig und dann sind einem die 5 Mark in den Gulli gefallen. Hast du natürlich Ärger gekriegt. Ja, sicher. Und dann teilweise hast du das, wenn der Automat dann rumspackt. Es gab auch Automaten, da musst du die 5 Mark reinschieben und dann musst du so eine Lade raufziehen. Oh, das kenne ich. Und dann hat der Automat rumgespackt und dann hat das geklemmt und dann kriegst du den scheiß Schachtel da nicht raus und kriegst natürlich Ärger. Weil 5 Mark waren halt auch 5 Mark. Also 5 Mark war damals richtig viel Geld. Heute so 2,50 Euro für 5 Mark. Ne? Und das ist also irgendwie so, ich hab irgendwann gesagt, ey, hol deinen Scheiß einfach selber. Und irgendwann, als wir dann im Haus drin waren, also aus der Wohnung umgezogen waren in das Haus, und so um die 2000er Jahre gewesen sein, da haben wir meine Mutter, also unsere Mutter, also tatsächlich zum Rauchen nach draußen geschickt. Da hat sie im Winter auf der Schaukel gesessen und hat da geraucht und macht den ganz jämmerlichen Eindruck. Kurz danach hat sie aufgehört. So viel zu dem Thema. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Idee, dass über diese angsteinflößende Darstellung, ob das die richtige Art ist, so eine Botschaft zu überbringen. Nee. Und das hat der Film bei mir also wirklich versucht, weil auf einer anderen Ebene habe ich den Film nicht verstanden. Als 5-Jähriger bist du nicht in der Lage, diese ganzen Erklärungen. Sache ist Krieg. Diese ganzen Erklärungen auch wirklich nachvollziehen zu können. Du siehst nur, da ist Michael, der nimmt Drogen und der wird zum Zombie. Und dass du natürlich kein Zombie werden willst, ist klar. Ja, klar. Kommt drauf an. Die wollen das vielleicht, aber nein. Aber im Grunde genommen Ja, also, um das vielleicht nochmal zu einem Ende zu bringen, im Grunde genommen, so diese Angstebene finde ich eigentlich echt schade. Mhm. Dass man das also darüber machen musste. Ich weiß nicht, ob es, also es gibt solche Versuche in Serien immer mal wieder. Es war auch nicht, weiß Gott nicht, die erste TV-Serie oder die erste TV-Film, der das gemacht hat. So ziemlich jede Serie damals hat wenigstens eine Folge gehabt, die wo es genau darum ging. Ich glaube, wir sind auch sehr ausführlich gewesen. Mhm. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nein. Gut. Dann beschließen wir das Thema mit den Comic-Stars. Comic-Stars gegen Drogen, wie Frau Renger früher so wunderschön sagte. Beschließen die Sendung gleich mit der Ziehung der Lotto. Nee, der Cartoon-Zahlen. Jetzt kommt der spannendste Moment in unserer neuen Podcast-Sendung, der Kinderstunde, die schon so lange dauert. Ne? Kinderstunde, Stunde, Runde. Wir ziehen jetzt. Yeah. Wir haben hier unsere Säckchen. Schön. Ein bisschen mischen noch. Was gerade zugemacht, jetzt vielleicht Zettelchen durch die Gegend fliegen. Genau. So, aber du zuerst oder wollen wir gleichzeitig? Ich weiß nicht, ich habe noch Knoten. Du zuerst. Hey, zuerst. Hast du Angst? Ja. Wovor? Papier, jetzt können schneiden. Schneidendes Papier schneiden. Das ist ein eingeschnittenes. Ja. Ich krieg den Knoten nicht auf. Deswegen habe ich da gar nicht erst reingemacht. Ach! Gut, dass wir nicht live sind. Live! Wir sind im Jetzt. Wie im Jetzt? Ja, im Jetzt. Hast du den Knoten aufgekriegt, das ist meine Vergangenheit. So, ich habe den Knoten aufgekriegt. Ich mische nochmal so ein bisschen. Und ich greife so in die Mitte rein. Ich habe einen Zettel hier. Okay, jetzt falte ich das auf. Ich habe mein Geburtsjahr gezogen. 1985. 94, 94, 94. Habe ich gezogen. Yay, gut. Das heißt, im nächsten Podcast gibt es dann die Jahre, also von mir, das Jahr 1985, mein Geburtsjahr. Nee. Entschuldigung. Und von dir das Jahr 1989. 88. Entschuldigung. So, das heißt, wir verabschieden uns für heute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Tobi. Tschüss, Stirn. Jetzt kommt die Musik. Ah, nee, ich muss noch hier bleiben. Soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Credits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.globsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen. Genau das meine ich, weil du bist voll. Mein Gott. Das ist die erste Sendung und ich habe schon keinen Bock mehr. Ist auch früh dahin gekommen, echt. Ich hatte schon keinen Bock mehr, wo du gesagt hast, komm du jetzt, mach deinen Podcast.